Wege der Selbstheilung, Teil 11, Teil 2 von 2. Bei der Beerdigung selbst, so erinnerte ich mich, habe ich keine Träne vergossen. Ich konnte es nicht mehr. Ich stand nur stumm da und starrte ungläubig auf den Sarg, als er langsam in die Erde gelassen wurde. Ich wollte ihren Tod, trotzdem ich ja dabei gewesen war, als sie starb, ihm nicht wahrhaben. Diese Zeit, in der sie gestorben war, war generell sehr schwierig gewesen. Denn 2 Jahre zuvor hatte mein Vater in Berlin eine andere Arbeitsstelle angenommen, so dass wir aus Nordrhein-Westfalen fortzogen. Nicht, dass mich das sonderlich traurig gemacht hätte. Ich hatte dort, bis auf meine Bücher, eh keine Freunde gehabt und wurde nach wie vor in der Schule gemobbt. Außerdem hatte Mom mir versprochen, wenn wir erst einmal in Berlin wären, würde alles anders werden. Sie meinte damit, es würde besser werden, in Wirklichkeit aber wurde es schlimmer. Sowohl die Ehe meiner Eltern als auch meine Beziehung zu ihnen. Was meine Mom von meinem Vater an Demütigungen erfuhr, gab sie sogleich an mich weiter. Sie bereute immer mehr, meinen Vater überhaupt geheiratet und mich damit am Hals zu haben, was sie mir auch immer wieder sagte. Da mein Vater kaum noch zu Hause war, sie hingegen schon, stellte ich mich trotzdem auf ihre Seite. Zum Großteil natürlich aus Angst und ab und zu bekam ich ja auch etwas von all dem Streit mit. Er hat sie nie geschlagen, das muss ich hinzufügen, aber mit Worten kann man einem Menschen auch sehr, sehr wehtun und die waren teilweise schon sehr heftig. Ich hatte meine Großeltern in den Jahren nach dem Streit immer vermisst und mir nichts sehnlicher gewünscht, als sie wiederzusehen. Ich malte mir das oft aus, wie es wäre, wenn ich sie zufällig treffen würde, wenn alles wieder gut wäre. Doch das war leider nie der Fall. Das Schlimmste war für mich, dass ich an diesem Streit zwischen meinem Vater und seinem die Schuld trug. Und sie wog unheimlich schwer. Sie hatten sich wegen mir gestritten. So sehr, dass der Kontakt komplett abbrach. Denn mein Opa war damals schon sehr krank gewesen und ich hatte befürchtet, dass er seinem Leben ein Ende machen wollte. Er rief mich eines Tages an und bat mich, ihm meinen Kassettenrekorder zu leihen. Meinen Eltern jedoch sollte ich davon auf gar keinen Fall etwas sagen. Ich musste es ihm fest versprechen und ich tat es, dummerweise. Er sagte mir, dass er ihn holen würde, wenn meine Eltern nicht da wären. Es ist verrückt, dass ich als Kind schon darauf kam, dass er wohl anstelle eines Abschiedsbriefes eine Abschiedskassette besprechen wollte, da er große Schwierigkeiten zu schreiben hatte. Er konnte es nicht richtig. Und da ich nicht wollte, dass mein Opa aus meinem Leben verschwand, zerriss es mir fast das Herz. Und trotzdem ich mich bemühte, nicht zu weinen, schaffte ich es nicht, meine Tränen zurückzuhalten. Das wiederum sah dann meine Mom, als ich versuchte, mit gesenktem Kopf schnell an ihr vorbei in mein Zimmer zu kommen. Doch ein aggressives »Wieso heulst du denn jetzt schon wieder?« zwang mich kurz vor meiner Zimmertür zum Innehalten. Sie hatte schon mit der Hand ausgeholt, als mein Vater ausnahmsweise mal dazwischen schritt. Ich glaube, das war das einzige Mal, wo er mal kurzzeitig auf meiner Seite stand. Er hatte wahrscheinlich einen verdammt guten Tag. Trotzdem stellte er mir dieselbe Frage und weil ich Angst hatte, doch noch verprügelt zu werden, verriet ich den Grund. Ich brach mein Versprechen. Daraufhin stürmte er wutentbrannt zum Telefon und brüllte seinen Vater an, wie er sowas einem Kind sagen könnte, und ich wäre ja nun auch nicht dumm, das nicht zu durchschauen. Nun ja. So kam dann der Bruch zustande, weil ich meine Klappe einfach nicht hatte halten können und das auch noch aus lauter Feigheit. Ich hatte schon so viele Schläge in meinem Leben eingesteckt, da wäre es darauf doch jetzt auch nicht mehr angekommen. Es hat sehr viele Jahre gedauert, bis ich mir das verzeihen konnte und heute bin ich mit Versprechen sehr sparsam. Besonders, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich es halten kann. Dann sage ich lieber, ich werde es versuchen, aber nie wieder. Ich werde es versprechen. Und dann, ein paar Jahre später, kam auf einmal dieser Anruf mit der Nachricht vom Herzinfarkt meiner Oma und dass sie im Sterben lag. Ich empfand Schmerz, Angst und Scham zu gleichen Teilen. Vor allem aber hatte ich Angst, dass mein Opa mir das nicht verziehen hatte und mich nun auch nicht mehr lieben würde. Umso überraschter war ich, dass er mich trotzdem im Krankenzimmer in den Arm nahm und kein einziges böses Wort an mich wandte. Trotz seinem Schmerz um den Verlust von seiner Frau spürte ich sie noch. Die bedingungslose Liebe für mich. Und so war es immer. Egal, was ich angestellt hatte, er schlug mich niemals und hat mir immer verziehen. Er hat mich gescholten, wenn ich mal Unsinn gemacht hatte, aber er hat es niemals mit grausamen Worten getan. Und dieses Mal kam nicht einmal einer seiner Schelten. Ich glaube, er hat mir das schon verziehen. Doch ich konnte mir nicht verzeihen. Und ich weinte um die verlorenen Jahre, all die Zeiten, die wir nicht mehr miteinander teilen würden. Die wenigen, aber schönen Erinnerungen in meiner Kindheit, die ich mit den beiden verbracht hatte und die es jetzt so nie wieder geben würde. Es war gut, dass ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass nur ein halbes Jahr später auch mein Opa sterben würde. Ich wusste zwar, dass er noch immer krank war, aber zu seinem Krebs war nun auch noch eine Lungentuberkulose hinzugekommen. Einmal haben wir ihn noch im Krankenhaus besucht. Es war das letzte Mal, dass ich ihn sah. Er war so unglaublich dünn. Die Haut schien fast durchsichtig zu sein, wie Pergament. Und er hustete ständig. Ich war wirklich geschockt, aber meine Liebe für ihn war ungebrochen. So sehr, dass ich trotz der besonderen Verhaltensregeln und Schutzkleidung, die es im Falle von ansteckenden Krankheiten gibt, zu ihm ging, ihn umarmte und dann auch noch ein Küsschen gab. Das brachte mir dann zwar einen Hagel Ohrfeigen und Vorwürfe von Seiten meiner Mom ein, aber das war es mir wert. Ich habe das bis heute nicht bereut, trotzdem ich die Bakterien dann auch in mir hatte und würde es wieder tun. Die Krankheit ist jedoch nie ausgebrochen und selbst wenn sie es täte, im Frühstadium ist sie heutzutage sehr gut heilbar und ansteckend ist sie auch nur, wenn sie ausgebrochen ist. Nichts, weshalb ich mir also je Sorgen gemacht hätte. Als ich mich nun an all das nicht nur erinnerte, sondern die Gefühle der Trauer und des Verlustes endlich zuließ, kamen dann auch die Tränen. Nach so vielen Jahren konnte ich sie endlich betrauern. In Gedanken befand ich mich nun in einem einsamen Wald und starrte auf einen gefrorenen See. Ich sah, wie auf der anderen Seite ein Sarg davongetragen wurde und im Frühnebel verschwand. Ich hob meine Hand als letzten Gruß und blieb stehen, wo ich war. Ganz still und fühlte, wie Tränen mein Gesicht benetzten. Diese Tränen waren echt. Sie kamen aus dem Inneren meines Herzens. Ich bemerkte, wie die Sonne langsam aufging und sie spiegelte sich auf den Eiskristallen des gefrorenen Sees wieder. Ich weinte lange um meine Oma und es war unglaublich, aber irgendwann schien es endlich gut zu sein. Ich hatte sie gehen lassen können. Nur bei meinem Opa habe ich das bis heute nicht geschafft. Ich rede in Gedanken immer noch zu ihm, mache manchmal eine Kerze an und habe sein Foto aufgehangen. Vielleicht schaffe ich es ja, auch ihn irgendwann gehen zu lassen. Es ist nun 21 Jahre her, seit er starb. Und wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. Ich habe angefangen zu akzeptieren, dass das im Augenblick einfach so ist. Ich finde es nun auch nicht mehr schlimm und lasse mir diesbezüglich auch nichts mehr einreden. Im Gegensatz zu früher, wo man mir erzählte, wie krank das doch sei, einem Menschen so lange hinterher zu trauern und dass ich ihn unbedingt loslassen muss. Ich muss gar nichts. Ich kann, aber ich muss nicht. Und das war noch eine wichtige Lektion, die ich für mich gelernt habe, dass ich mir diese Schwäche einfach erlaube. Es ist okay. Ich bin halt kein Buddha, ich bin nicht perfekt, Ich habe vieles für mich erreicht, auf das ich wirklich stolz bin. Und es gibt halt Dinge, an denen ich noch arbeite. Oder aber versuche, mich mit ihnen zu arrangieren. Und das ist eines davon.